Erster, dies ist der Stammbaum von Jesus Christus. Er ist ein Sohn von David. Er ist auch ein Sohn von Abraham. Zweiter, Abraham war der Vater von Isaak. Isaak war der Vater von Jakob. Jakob war der Vater von Juda und seinen Brüdern. Dritter, Juda war der Vater von Pares und Zara. Tamar war ihre Mutter. Pares war der Vater von Hesron. Hesron war der Vater von Aram. Vierter, Aram war der Vater von Aminadab. Aminadab war der Vater von Naasson. Naasson war der Vater von Sammon. Fünfter, Sammon war der Vater von Boas. Rahab war seine Mutter. Boas war der Vater von Obed. Ruth war seine Mutter. Obed war der Vater von Ise. Sechster, Ise war der Vater von David, dem König. David war der Vater von Salomo. Salomos Mutter war die Frau von Uria. Siebter, Salomo war der Vater von Rehabeam. Rehabeam war der Vater von Abia. Abia war der Vater von Asa. Achter, Asa war der Vater von Josaphat. Josaphat war der Vater von Joram. Joram war der Vater von Usia. Neunter, Usia war der Vater von Jotam. Jotam war der Vater von Ahas. Ahas war der Vater von Hiskia. Zehnter, Hiskia war der Vater von Manasse. Manasse war der Vater von Amos. Amos war der Vater von Josia. Elfter, Josia war der Vater von Jechonia und seinen Brüdern. Das war zur Zeit der Gefangenschaft in Babylon. Zwölfter, nach der Gefangenschaft in Babylon war Jechonia der Vater von Selatiel. Selatiel war der Vater von Serubabel. Dreizehnter, Serubabel war der Vater von Abud. Abud war der Vater von Eliakim. Eliakim war der Vater von Asor. Vierzehnter, Asor war der Vater von Zadok. Zadok war der Vater von Achim. Achim war der Vater von Eliud. Fünfzehnter, Eliud war der Vater von Eliasa. Eliasa war der Vater von Matan. Matan war der Vater von Jakob. Sechzehnter, Jakob war der Vater von Josef. Josef war der Mann von Maria. Maria war die Mutter von Jesus, der Christus genannt wird. Siebzehnter, von Abraham bis David gab es 14 Generationen. Von David bis zur Gefangenschaft in Babylon gab es 14 Generationen. Von der Gefangenschaft bis Christus gab es auch 14 Generationen. 18. So war die Geburt von Jesus Christus, seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Bevor sie heirateten, war Maria schwanger. Sie war schwanger durch den Heiligen Geist. 19. Josef war Marias Mann. Er war ein guter Mann. Er wollte Maria nicht öffentlich bloßstellen. Darum wollte er sich heimlich von ihr trennen. 20. Als Josef darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel im Traum. Der Engel sagte: Josef, Sohn Davids, hab keine Angst. Nimm Maria als deine Frau. Das Kind in ihr kommt vom Heiligen Geist. 21. Maria wird einen Sohn bekommen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben. Er wird sein Volk von ihren Sünden retten. 22. All das geschah, damit sich erfüllte, was Gott durch den Propheten sagte. 23. Eine junge Frau wird schwanger sein. Sie wird einen Sohn bekommen. Sie werden ihn Immanuel nennen. Das bedeutet, Gott ist mit uns. 24. Josef wachte auf. Er tat, was der Engel ihm gesagt hatte. Er nahm Maria als seine Frau. 25. Er hatte keinen Geschlechtsverkehr mit ihr, bis sie ihren Sohn geboren hatte. Josef gab dem Sohn den Namen Jesus.